und Gold machte das Firmament und teilte die Wasser, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die über dem Firmament waren. Und es ward so. Da tobten brausend heftige Stürme. Vor dem Winde, so flogen die Wolken. Die Luft durchschnitten feurige Blitze. Und schrecklich rallten die Donner umher. Fluten stieg auf sein Geheiß, dir aller quiekende Regen. Ihr allverheerende Schauer. Leichte, flockige Schnee.